欢迎收听 Täglicher Apfel 每日一苹果。德文老师远离我。 让我们来看看今天的对话吧。 Guten Tag, ich habe Ihre Anzeige am Fenster gesehen. Suchen Sie noch eine Aushilfe? Ja, wir suchen jemanden für den Service. Haben Sie schon Erfahrung in der Gastronomie? Ja, ich habe in meiner Heimatstadt in einem Restaurant gearbeitet. Ich bin zuverlässig und flexibel. Das klingt gut. Wir brauchen Unterstützung am Wochenende. Können Sie samstags arbeiten? Samstags passt mir sehr gut. Wie hoch ist der Stundenlohn? Der Lohn beträgt 12 Euro pro Stunde plus Trinkgeld. Wir bieten auch kostenlose Getränke während der Schicht an. Das ist fair. Muss ich spezielle Kleidung tragen? Nur ein schwarzes T-Shirt. Die Schürze kann von uns zur Verfügung gestellt werden. Möchten Sie nächste Woche zum Probearbeiten kommen? Gerne. Ich komme gerne vorbei, um die Arbeit kennenzulernen. Wann soll ich da sein? Kommen Sie am Mittwoch um 14 Uhr. Bringen Sie bitte Ihren Ausweis mit, damit ich Ihre Daten aufschreiben kann. 这段对话非常实用，我们来分析里面的细节。首先 ，Claire 看到广告，问是否在找 Aushilfe， 也就是兼职人员。 Lucas 回答他们在找 Service 服务人员，并询问他是否有在 Gastronomie 餐饮业工作的经验。 Claire 提到自己很 Zuverlässig， 这是一个很棒的形容词，意思是可靠的。 接着提到周末需要 Unterstützung， 也就是支援或帮助。Claire 很关心 Stundenlohn 时薪。 Lucas 说薪资 beträgt， 也就是总计为12欧元，另外还有 Trinkgeld 小费，并在 Schicht 排班期间提供饮料。 关于服装 ，Lucas 说了一句很重要的语法 ：Die Schürze kann von uns zur Verfügung gestellt werden。 这里用了被动语态搭配情态助动词，是助动词，而 zur Verfügung gestellt werden。 表示被提供，这让对话听起来更专业。 对 ，Schürze 是围裙。接着他邀请 Clara 来 Probearbeiten， 这在德国找工作很常见，意思是试工。 Clara 回答 ：“Ich komme gerne vorbei, um die Arbeit kennenzulernen。” 这里使用了 um zu 的目的从句，表示为了认识这份工作。 最后 ，Lucas 提醒他带上 Ausweis 身份证件，并说 ，damit ich ihre Daten aufschreiben kann。 这里使用了 damit 引导的目的从句，当主词不同时，我们用它来表达为了达成某个结果，也就是为了让他能记录资料。 希望这些实用的单字和语法能帮助你在德国顺利找到工作。我们下次见。